Abschnitt 52 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Menschsein, Oktober 1919. Trotz allem Menschsein. Mensch bei allem bleiben und seinen Menschen nicht verkümmern lassen. Wenn selbst die Sterne schon in Dunst verblassen, geängstigt von dem Spuk, den Menschen treiben. Menschsein heißt nicht in Duldsamkeit verweiben. Menschsein erlaubt, befiehlt den Feind zu hassen. Menschsein heißt Unrecht bei der Gurgel fassen und es mit jedem Keim zu Staub zerreiben. Trotz allem Menschsein wär's auch mit dem Messer. Doch dem, der Menschen tötet, sei verkündigt, vergossenes Blut fließt durch Gewissenssiebe. War vor der Bluttat deine Seele besser, so hast du dich am Menschentum versündigt. Rein bleibt der Mensch, der Blut vergießt aus Liebe. Ende von Abschnitt 52.